Japanischer Natur, chinesische Lokale, japanische Lokale, also das ganze internationale Flair. Ich glaube, der Kurfürstendamm ist noch der letzte Rest der Weltstadt Berlin. Ich glaube, wir können alle Antworten anerkennen. Wir fragten den zufällig im Studio anwesenden Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Marienfelde, wie er denn diese tolle Leistung unseres Kandidaten fände. Seine Antwort? Das war Spritze. Heute Abend ist Premiere von Kabarett im Theater des Westens. Wir haben ja in diversen Interviews mit Tatjana Seiß, Horst Buchholz und dem Intendanten Karl Fiebach schon ein wenig Vorreklame geleistet. Kabarett basiert auf den Berlin-Stories des englischen Schriftstellers Christopher Isherwood. Wie war denn Berlin damals? It was really a very sad place, with a great deal of empty sparkle of gaiety, largely for commercial reasons. Es war wirklich ein ziemlich trister Ort, mit einem trostlosen Glanz, erloschener Fröhlichkeit, die nur noch aus kommerziellen Gründen angefacht wurde. Die Arbeitslosenquote war erschreckend hoch. Überall grassierte der Hunger. Ständig drohte ein Bürgerkrieg. Da kamen ja nicht nur die Nazis hoch. Sie wurden von allen möglichen Gruppen bekämpft. Da gab es ständig Straßenkämpfe. Es ging da gar nicht mehr um Politik, sondern nur noch ums Drauflosschlagen. Man redet doch so viel von der Dekadenz im damaligen Berlin. War das wirklich so toll? This thing about the decadence, from a purely business point of view, it was decadent. That's to say, it has something to offer to tourists. It was the idea that this was a kind of vice city. Was die sogenannte Dekadenz angeht, eigentlich hatte das mehr mit Geschäft zu tun. Die Stadt versuchte den Touristen etwas zu verkaufen, nämlich die Idee, dass sie ein Sündenbabel sei. Die Figur der Sally Bowles im Musical Cabaret geht auf ein Mädchen zurück, das Sie in Berlin gekannt haben. Was für ein Typ war das? Ich traf sie durch eine englische Bekannte in Berlin. Sie war so amüsant, weil sie ihr Leben geradezu dramatisierte. Sie war zwar theoretisch eine Schauspielerin, aber zu einem anständigen Job hätte es bei ihrem Talent nie gereicht. Darum war die Figur in dem Film Cabaret so irreführend. Aber sie war sehr amüsant. Sie sagte immer, wenn sie nur den richtigen Liebhaber hätte, dann kriegte sie einen Hollywood-Vertrag, eine Reise nach Paris. Ihr ganzes Leben war eine Fantasie von diesen Liebhabern. Ich hatte keine Ahnung, wie viele sie nun wirklich hatte. Ein paar kriegte ich zwar zu Gesicht, aber so wie sie redete, musste sie wohl 24 Stunden im Einsatz gewesen sein. She was always saying that if only she could get the right lover, then she could get a Hollywood job, that she'd be taken away to Paris, that she'd do this, that and the other. And so her whole life was a saga of these lovers that she was supposed to have. Now, I never really knew for sure how many of them existed. We saw them occasionally, we glimpsed them, and there certainly were some. But to hear her talk, she was absolutely on call 24 hours. Wenn man wissen will, wie es heute mit der Dekadenz und der angenehmen weltstädtischen Verruchtheit steht, dann lastet die Verantwortung nahezu ausschließlich auf den knabenhaften Schultern von Romy Haag. Sie kennen die nächtliche Szene Berlins besonders gut. Ja, natürlich. Nun sagt man allenthalben, die nächtliche Szene von Paris, von New York, das sei top, das sei das Beste, was man sich wünschen kann. Ja. Vergleichen Sie mit Berlin. Natürlich, es ist kein Nachts mehr Leben, wären wir in der 20er Jahre in Berlin. Aber ich hoffe, es wird bald wieder so und ich arbeite auch mit daran, dass es wieder nächtliches Amüsement gibt. Eine von damals, die nun leider nicht mehr bei uns ist, Valeska Gehrt, Tänzerin, Schauspielerin, Pantomimin, avantgardistischer Bürgerschreck. Ein Telefongespräch nach Sylt kurz vor ihrem Tode. Valeska Gerd, Sie sind durch die 20er Jahre getanzt, umschwärmt von berühmten Männern jener Zeit und um nur zwei zu nennen, Kurt Tucholsky und das russische Regie-Genie Eisenstein. Die habe ich bloß nicht als so berühmt empfunden, weil ich selber berühmt war. Bis vor kurzer Zeit hatten Sie noch eine Wohnung in Berlin. Warum gaben Sie die auf? Ich gab sie letzten August auf. Ich war jedes Jahr nur drei Wochen da und inzwischen ist die Wohnung verstaubt und bis ich eine reine Mauerfrau hatte, war ich wieder weg. Ich finde es praktischer, im Hotel zu wohnen, wenn ich in Berlin bin. Sie werden aber weiterhin immer wieder nach Berlin kommen. Ich komme immer wieder nach Berlin zurück, ja. Sie lieben diese Stadt? Ja, ich liebe diese Stadt, obwohl sie mich nicht besonders behandelt hat, als ich zurückgekommen bin. Frau Gerd, Sie sind immer eine modemutige Frau gewesen und das sind Sie auch heute noch. Modemutig? Kleider meinen Sie, ja? Ja. Und wenn, ich habe schon immer vorausgewusst, was man trägt. Und wenn Sie heute über den Kudamm spazieren, dann erschrecken Sie die Berliner oder sind die Berliner tolerant? Nein, sind nicht tolerant. Die jungen Leute sind ja hauptsächlich junge Leute, die langlaufen. Die drehen sich um und lachen. Dann mache ich Bäh. Denn ich denke immer, mein Gott, die wollen was Besonderes machen und machen lange Bärte und ziehen sich verrückt an. Aber wenn jemand anders nur noch anders aussieht, dann sind sie doch wieder entsetzt oder belustigt. Man kann immer nur seinen eigenen Wahnsinn anscheinend wahrnehmen. Eine von damals und heute, die, als wir uns mit ihr unterhielten, nach Hamburg gehen wollte, weil Berlin keinen attraktiven Perspektivplan für Kleinkunstdüsösen offerieren konnte. Evelyn Künicke charakterisiert sich selbst und braucht dafür nur 12 Sekunden. Ich bin weder eine gute Sängerin noch eine gute Schauspielerin. Ich will Ihnen was sagen, was ich bin. Ich bin eine ulkige Nudel und ich bin ein Original. Und ich bin, und das ist meine Bezeichnung, die ich mir selber gebe, ein altes Zirkuspferd. Dekadenz. Das klingt nach Hinterzimmer, Shampoos, Marihuana, lockeren Frauen in locker sitzenden Kleidern. Früher war Dekadenz teuer, da musste man schon Schieber mit einer prallen Brieftasche sein. Heute kostet, wenn Sie wollen, die Dekadenz nur eine müde Mark. Und wenn die Klappe hochgeht, stehen und gehen die Damen schon ganz im Freien. Erinnern Sie sich noch an unseren Showreport? Das versprach, komisch bis pikant zu werden und offenbarte dann doch die ganze Tristesse der Großstadt mit ihrer Kälte, Unbarmherzigkeit und der drohenden Last der Einsamkeit. Also bitte, wie du redest, das ist der schlimmste Groschenroman. Erstaunlich, wie flüssig dir sowas von den Lippen geht. Ich finde es ganz angenehm, also zu tanzen, wa? Ich tanze einfach nur. Was anderes ist es. Wie würden Sie denn diesen Job bezeichnen? Tanzen einfach und Gymnastik, also ich werde hier lenkig und so. Eine Striptease-Tänzerin, die schon alle Klamotten beiseite gelegt hat, die gleich nackt anfängt. Ah ja, also damit habe ich nur nichts zu tun, ja. Aber Striptease oder sowas, einfach, das ist, ich lerne endlich meinen Körper mal zu akzeptieren, wenn ich ihn sehe, so wie er ist und er ist dufte. Hat es denn Selbstüberwindung gekostet, damit anzufangen? Das erste Mal so, da war es recht komisch. So als ob du eine Theatervorstellung drin liest, Was verdient man, wenn man das macht? 100 pro Tag. Würden Sie sich denn vorstellen können, auch vor einem Publikum, sagen wir in einem Club zum Beispiel, sich auszuziehen? Oder? Nee, das ist nichts für mich. Also, ich meine jetzt für andere Leute mich da ausziehen oder so. Ja, aber das tun Sie doch hier auch. Sie sind hier schon ausgezogen. Ja, das ist was anderes, weil hier keiner mich anfassen braucht oder sowas, ne? Das macht mir irgendwie mehr Spaß. Wie alt sind Sie? Ich? Ja. 26. Was haben Sie denn vorher gemacht? Alles Mögliche. Zum Beispiel? Ja, ich habe sauber gemacht, dann habe ich mal was verkauft. Ich habe selbst Schmuck gemacht oder sowas auch verkauft. Dass das hier ja sehr viel angenehmer, kann ich mir vorstellen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was ist das für ein Gefühl zu wissen, da schauen Männer... Das interessiert mich gar nicht. ...mir auf die Haut. Das macht mir nichts aus. Macht Ihnen nichts aus? Mir sind die Männer gleichgültig in diesem... Gleichgültig. In diesem Bezug? Nee, überhaupt so. Also ich mache mir nicht allzu viel aus sie, wa? Das 22-jährige Peepshow-Girl Vivian erzählt. Das ist so, dass wir die Männer teilweise sehr schwach sehen oder je nachdem, wie die Scheinwerfer fallen, überhaupt nicht. Aber trotzdem ist mir aufgefallen, dass die meisten Männer sehr, sehr traurig schauen. Und oft bringen wir irgendwelche Scherzchen, dass wir den Sex, den scheinbaren Sex, sehr parodiehaft rausbringen, um die Leute zum Lachen zu kriegen. Oder wir malen uns ganz krass und bunt an. Aber meistens schauen die sehr, sehr ernst und traurig. Und die Stimmung ist ja regelrecht depressiv. Mir geht es so, dass ich das als Körperübung nehme. Ich gehe rein in den Raum, höre die Musik und mache meine Bewegung. Oft artet es in Gymnastik aus. Und die anderen Mädchen, naja, die Sanyasis, die Schüler des Guru, für die ist es Meditation, für ihren Guru. Oft ist es Spaß und manchmal, naja, Langeweile. Man legt sich hin, räkelt sich und denkt an das Geld, das man dafür bekommt. Vivian, Sie erwähnten eben rauschgiftsüchtige Mädchen, die in der Piepshow auftreten. Stehen die unter einem Rauschmittel, wenn sie das tun? Ja, teilweise. Teilweise doch. Kann es da zu unangenehmen Zwischenfällen kommen? Ich erinnere mich an eine Szene, die mich also fast an Kreislaufkollaps brachte. Und zwar, erst jammerte das Mädchen, dass sie kein Rauschgift bekam. Sie bekam es endlich, setzte sich eine Überdosis, ging raus auf die Bühne. Und plötzlich, mir ging total ein ganz starkes Gefühl durch den Körper. Ich muss jetzt raus und ich rannte raus und da lag sie fast blau auf der Bühne, bewegte sich nicht. Ich rief ihren Namen, in dem Moment griff sie sich zur Brust und fummelte wieder ein bisschen rum. Und während dieser Zeit schauten die Männer zu. Ja, und das war für mich also das Frustrierendste. Da liegt ein Mensch fast tot am Rande seiner Existenz und die, naja, die erregen sich noch dran. Also das habe ich dann, das konnte ich nicht mehr verstehen. Das war sehr, sehr viel für mich. There's a girl living in this town. She's a fox and she knows it well. All the fellas from miles around. I wanna get her, but they never will. Just to have a girl with so much class. They crawl a mile over broken glass and she'd let them do it just for a game. Deborah is her name. Deborah, heartbreaking, love-making connoisseur. Die Erkenntnis haben wir als halbwegs emanzipierte Männer schon. Der Frau kann nur durch die Frau geholfen werden. Also baten wir zwei Damen ums Wort, die bei unterschiedlichen Methoden doch eine gemeinsame Zielrichtung haben. Die Männer, ach, die Menschen glücklicher zu machen. Helga Götze aus Hamburg. Einige sagen super Frau, andere sagen super Sau. Nur weil sie fordert, die Menschen sollten sich endlich zu Körper und Liebe und körperlicher Liebe, so oft sie wollen, bekennen. Die neue Welt, ich sehe sie nicht. Sie spinnen alle rum. Sie sind wie kleine Kinderlein und sind genauso dumm. Wer hat, der hat wie eh und je. Da gibt es gar nichts Neues. Der Mensch hat eben Eiderndaus Organe für was Treues. Denn treu sein, das ist so bequem. Da weiß man, was man hat. Die alte Köchin macht bestimmt den richtigen Salat. Doch wechselst du so hin und her, dann wirst du bald erfahren, die eine liebt Salat mit Milch, die andere will nur klaren. Und hast du eine Köchin gar zur eigenen Ehefrau, die dir so alles rechtens macht, dann bist du wahrlich schlau. Du hältst das Goldstück nur für dich und schließt sie in dein Haus. Besitz ist fest, gehört nur dir und du rückst ihn nicht raus. Vielleicht ist dieses Ehestück auch noch im Bett 1a. Wie kämst du denn dazu, sag selbst, zu teilen die Mama? Der Bettschatz ist geheimer Tipp, Besitz in purem Gold. Und weh, es kommt ein Räubermann, der dir die Teure holt. Sie scheuert, wischt, zieht Kinder groß, macht Gartenwäsche reine. Und auch im Bett ein super Ding, die hältst du dir alleine. Vom reichen Mann, da forderst du, er soll die Gelder dritteln. Doch dein Besitz, sag es nur selbst, da darf man nicht dran rütteln. Wenn jeder doch bei sich beginnt, Besitz auch mal zu teilen, dann könnten wir die Welt vielleicht von manchen Ängsten heilen. Ich bin der primäre Tabubrecher. Das ist keine Feststellung von mir, sondern ich habe sehr gute Freunde, die mir manchmal Mut zusprechen. Und so ein Mensch zum Beispiel wie Jesus Christus hat auch gestört. Und die gestört haben, Sokrates ist auf die Straße gegangen und es hieß, er hat die Jugend aufgewiegelt und er musste den Schirlingsbecher trinken, weil die Gesellschaft, die Ordnungsmächte, die wollen nie Veränderungen. Und ich bin einfach der moralische Mensch, der sagt, ob ihr das nicht seht, die jungen Leute können doch nicht bloß über Zeugnisse und Querschnitte in der Schule ihre Identität finden und die Spannung mit Alkohol mildern. Und das ist doch einfach irgendwie... Aber Sie gehen doch mit einem verbalen Holzhammer unter die Leute. Die Wörter haben keine Schuld, das ist unser Kopf. Wenn ich sage, ein Freudenhaus und eine Bekannte sagt, ich kann doch aus meinem Haus kein Freudenhaus machen, da habe ich gesagt, wir sollten alle aus unseren Häusern Freudenhäuser machen. Die Wörter können nichts dafür, das ist unser Kopf. Bei Boxen und Vergasen und Umbringen, da ist gar keiner geschockt. Und das spricht eben für unsere Krankheit. Unser Kopf ist derart krank funktioniert, dass wir das gerade an diesen Wörtern, die im Intimbereich oder so wichtig sind oder so, dass wir uns da schockiert fühlen, das ist unsere Krankheit. Helga Götze vorhin, oder wie schon die alten Römer sagten, ein gesunder Trieb in einem gesunden Körper. Oder kultivierter formuliert, ut desint vires est laudanda voluptas. Diese Frau hier hat das Körperliche vergeistigt und sich einen metaphysischen Bauchladen umgeschnallt, wenn sie sich auf die Suche nach Empfängern für ihre Liebesbotschaft macht. Sie sind eine Frau, die durch die Kudamm-Cafés geht und die Leute anspricht. Man muss ganz kurz, bevor man in ein Lokal kommt, überfliegen die Situation. Was sind es für Menschen? Sind sie einsam? Sind sie in Gruppen? Sind es solche, die nur auf Kontaktpersonen warten? Eine Dame fragte ich, hat Ihnen heute schon jemand gesagt, dass er Sie herzlich lieb hat? Sie stutzte und guckte auf. Und ich sagte zu ihr, gucken Sie mal in dieses Blatt rein, da ist ein Angebot für Sie. Wer andere von der Lieblosigkeit heilen will, muss um die rechte Therapie wissen und sie mit Erfolg an sich selber ausprobiert haben. Ist eine Heilsarmistin glücklich? Ich habe das Glück in Jesus Christus gefunden, als er mir begegnet ist und durfte wachsen in den Erfahrungen mit ihm, seines Lebens, in mir. Und mein Glaube und mein Vertrauen zu ihm sind gewachsen. Und dadurch werde ich in zunehmendem Maße jetzt in meinem Leben viel glücklicher als vorher. Und wer schreibt die Chronik skandalös? Die Klatschkolumnistin, die Boulevard, Bars und Boutiquen auf der Suche nach mitteilenswerten Belanglosigkeiten abgrast. In Berlin seit Jahrzehnten eine Meisterin ihrer Zunft, Margarete Römer. Sind Sie denn immer zufrieden mit dem, was Sie so tratschen und klatschen? Nein, das wäre schrecklich. Nein. Wie alt sind Sie jetzt? Na, das werde ich Ihnen sagen, jetzt hier über den Äther. Auf alle Fälle alt. Zu Ihren Pflichtübungen, Sie sagen, Sie sind alt, zu Ihren Pflichtübungen gehört es, Partys zu besuchen. Ja. Lässt der Spaß daran nicht irgendwann nach? Komischerweise nie. In mir steckt eine unheimliche Freude an den Dingen. Mich nannte man in der Schule die Menschenfresserin und ich glaube, ich bin's geblieben. Liebe Frau Margarete, ich bin klein, mein Herz ist sein, doch er will's nicht haben. Was mache ich allein? Wenn man noch keinen hat, wie kriegt man dann eine? Wenn man eine will und es klappt bei ihm partout nicht? Die Heiratsvermittlung muss her. Lieber Weihnachtsmann, ich bin klein, bin so allein, habe Erbarmen mit deiner Carmen, möchte doch genau wie du, gesetzt und in Ruh, einen Mann mit Bart, Interessen gleich welcher Art, nur zärtlich und ganz mein muss er sein, möglichst über 30, dann unterm Tannenreisig, wenn du die Frage stellst, mich lieb im Arme hältst, bin ich für dich dann immer da und sage zärtlich ja, ja, ja. Hallo, hier spricht der liebe Bernd. Bist du das nette Mädchen, das mit mir die Freizeit verbringen möchte? Ich suche einen echten Kumpel, mit dem man Pferde stehlen kann. Ich bin 28, schlank, habe blaugraue Augen, mittelblondes Haar und bin nicht nur treu, sondern auch sehr kinderlieb. Glaube bestimmt, dass ich dir gefallen werde. Wie wär's mit dem kommenden Wochenende? Bitte ruf schnell an. Tschüss, bis bald, dein Bernd. Mein Name ist Heidi, bin 30 Jahre und 1,66 klein. Wenn blonde Haare, blaue Augen und eine schlanke Figur ihr Ideal sind, könnte ich vielleicht auch ihr Ideal sein. Ich tanze, lese, schwimme und radle auch mal ganz gerne. Habe gesichertes Einkommen und ein hübsches Haus mit Garten. Mein Zukünftiger sollte seriös und bis 20 Jahre älter sein. Wer es wirklich ernst meint, rufe doch so schnell wie möglich an. Manche Leute wollen gar nicht gleich heiraten. Die brauchen mal jemand, dem oder der sie alles sagen können, aber auch wirklich alles. Da wurde doch ein Telefonservice eingerichtet, bei dem man gegen Voreinsendung eines Geldbetrages ungenierte Ortsgespräche führen konnte, ohne Rücksicht darauf, ob die Hilfskraft am anderen Ende der Leitung rot oder bleich wurde. Zwei junge Mitarbeiter von dieser besonderen Art der Telefonseelsorge erzählten uns, was sie denn da alles zu hören bekamen. Die Sabine hat vorgestern einen Anruf bekommen von einem Herrn. Und kaum sprach er, da bat sie ihn darum, dass er doch bitte deutlich sprechen möchte. Sie könnte ihn sehr, sehr schwer für nur verstehen. Das ließ ihn aber erstmal kalt, sondern er sprach gleich sein Problem an. Er möchte ganz gerne über Gummikleidung sprechen und fände es sehr schön. Und er möchte das Geld überweisen und oder beziehungsweise wollte erstmal die Bedingungen wissen. Und als ihn die Sabine aufgeklärt hatte, da sagte er, ja, ich gehe mir mal schnell einen Stift holen. Und ging davon und während er davon ging, hörte sie am Telefon ein Geräusch, das so klingt, wie wenn einer in einer Badeanstalt mit Gummiflossen gerade ins Wasser springen möchte. Und als er zurückkam, sagte sie zu ihm, bitte seien Sie doch mal so nett und sprechen deutlicher und sagen Sie, Sie sind eben davon gegangen und haben einen Stift geholt. Das klang ja so komisch. Haben Sie Gummiflossen an? Oder? Und da sagt er, ja, selbstverständlich habe ich Gummiflossen an. Und sie sprach ihn dann zum dritten Mal an, ob er also nicht deutlicher sprechen können. Und dann meinte er, nein, das geht auf gar keinen Fall. Er hätte seine Gasmaske auf und die müsste er aufbehalten beim Sprechen. Das würde gar nicht anders gehen. Und wenn er nach Hause kommt, macht er die Tür zu und schließt ab. Und das ist dann seine Freiheit. Und dann zieht er sich seinen Gummianzug an und streift seine Flossen über und setzt die Gasmaske auf. Und dann fühlt er sich wohl. Du, eigentlich können wir doch auch mal. Ja, sicher, wir haben doch die Nummer. Ja, warum eigentlich nicht? Mach mal. Wesentlich biederer geht's ja bei einer anderen Sorte von Freunden und Helfern zu. Den Polizisten, den Schupos, den Bullen. Früher gingen die ja auf dem Kudamm regelmäßig Streife als Ansprechpartner, für Leute mit Problemen immer bereit. Heute überlassen sie das Damen mit viel Make-up und großen Handtaschen. Welches Gefühl beschleicht einen eigentlich, wenn man in seiner Eigenschaft als Polizist hinter einem Auto herfährt? Glauben Sie nicht, unsere Schupos, ob nun motorisiert oder zu Pferde, kurften gefühllos durch die Gegend? Das ist mein Beruf. Ja, wenn man normal hinterm Wagen herfährt, guckt man sich den Fahrer bzw. die Fahrerin an, versucht Blickkontakt aufzunehmen. Wenn der Fahrer normal seine Fahrt fortsetzt, fährt man auch selber weiter. Sollte er jedoch seinen Blick stur geradeaus wenden oder vielleicht sogar die nächste Straße rechts abbiegen, dann hat man da schon so einen Verdacht und fährt hinterher und kontrolliert mal die Papiere und überprüft den Fahrer. Ich denke wahrscheinlich an alles Mögliche. Wann Pause ist oder was wir für ein Wetter haben, habe ich meine Stullen mitgenommen und ähnliches. Da habe ich überhaupt keine Gefühle, wenn ich einen hinterher fahre, der mich verkehrsmäßig nicht interessiert. Das Hinterhergaloppieren hinter einem Auto, das wird sich bei mir recht selten finden, weil Kraftfahrzeuge generell nicht in das Waldgebiet hineinfahren dürfen. Aber für den Fall, dass es mal so sein muss, schafft der 1 PS Hafermotor so sehr viele PS unter der Haube des Öfteren doch besser. Welche Gründe veranlassen Sie eigentlich, Kraft Ihres Amtes als Polizist, ein Auto anzuhalten? Da könnte irgendwas vorliegen, wo ich meine, dass es sich lohnt anzuhalten. Möglicherweise glaube ich, da irgendwas zu sehen, wo wir einschreiten könnten. Abgefahrener Reifen oder ähnliche Sache. Es könnte durchaus schon mal sein, dass jemand erstmal wie blöd guckt und dann eben instinktiv nach rechts guckt oder nach unten, dass man denkt, ne Donnerwetter, da könnte woanders sein. Aber meistens irrt man sich doch und es ist alles harmlos. Und man kann also unter Umständen beim Fahrer an seinem ängstlichen Blick, an seiner ängstlichen Miene oder durch ständiges Umdrehen zu dem Schutzmann, der also hinter ihm herfährt, unter Umständen schon vermuten, so halt, hier liegt irgendetwas im Argen. Der kann also keinen Führerschein haben oder hat irgendetwas anderes am Fahrzeug selbst, wo er denkt, na, hoffentlich komme ich hier nochmal gut raus. Für uns als Verkehrspolizisten kommt nur in Betracht, dass er verkehrsmäßig sich falsch verhalten hat und dann halten wir den an. Rein private Beweggründe haben wir da natürlich keine. Bei Frauen ist man immer ein bisschen weicher als bei Männern, gerade wir als Verkehrspolizisten. Wenn die plötzlich das Polizeifahrzeug entdecken, dann sind die nicht mal in der Lage, 50 zu fahren. Dann fahren die plötzlich behindernd, dann fahren die plötzlich mit 40, 45 aus einer wahrscheinlich inneren Angst heraus, nur nicht mit der Polizei zusammenzustoßen. Ein Zeichen dessen für mich, das sind Autofahrer, die ständig über die Schranken hinausschießen. Und wenn die dann mal das Fahrzeug mit der 110 sehen, dann bekommen die plötzlich großes Zittern. Straßensänger kennen keinen Feierabend. Die Verkäufer und Verkäuferinnen im Einzelhandel schon. Und dass er ihn pünktlich jeden Tag wieder fährt, der Feierabend, da lassen sie ihre Gewerkschaft eisern drüber wachen. Wie sagte doch Gott im 11. Gebot? Du sollst die Ladenschlusszeiten heiligen. Zwischen 9 und 18.30 Uhr, samstags 9 bis 14 Uhr, alle vier Wochen 9 bis 6. Wer das Gebot übertreten will, als Kunde, als fordernder Journalist und Politiker, wird vom Bannstrahl aus dem DGB-Haus in der Keithstraße getroffen. Ich glaube nicht, dass ich die Freizeit der Arbeitnehmer auf den Rolltreppen der Waren- und Kaufhäuser abzuspielen hätte. Ich bin auch in der Gewerkschaft. Und die hat es zugelassen, dass ich an der Vorbereitung dieser Sendung die ganze Nacht gearbeitet habe. Ohne Zuschlag. Ob ich die Gewerkschaft wechsle? Dann können wir im RIAS endlich um 18.30 Uhr die Welle zumachen. Reinhold Wedin kennt keine Ladenschlusszeiten, wenn es darum geht, sich bei Redaktionen, Restaurants und Renommeeträgern im Gespräch zu halten. Sie kennen den Berliner Maler Klaus Vogelgesang? Nee. Dieser Maler, auf Sie angesprochen, sagte: Für mich ist Reinhold Wedin kein bildender Künstler. Das ist ein Satz, den so mancher sagt und sich wahrscheinlich auch etwas dabei denkt, wenn er das sagt. Das muss nicht immer pure Boshaftigkeit sein. Haben Sie sich mit dieser Kritik auf diesen Satz gebracht, schon auseinandergesetzt? Oft sicherlich. Ja, natürlich sind Sie doch ein Künstler, was Sie über Künstler sagen, aber da pfeife ich doch drauf. Da bin ich, wenn ich auf alles Rücksicht nehmen sollte, dann könnte ich ja im Keller arbeiten. Nicht? Dann würde ich sagen, über mir wird eine Kellerwohnung frei. Aber da, wenn das seine Meinung ist, soll es doch lassen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich in den letzten Jahren einen großen Erfolg habe und dass die Stadt, um dass man offen zu mir sagt, egal wer, es gibt immer Leute, die sagen, die Sachen gefallen mir nicht, das ist Quatsch, Unsinn, Mist oder was sie wollen. Das wird immer so sein, das ist ja auch richtig. Klaus Vogelgesang hat zwar ein Stipendium des Künstlerzentrums Villa Massimo in Rom und den Kunstpreis der Stadt Berlin erhalten, aber was ist das gegen die Chance, im Hotel Kempinski herumhängen zu dürfen, wie es den Bildern von Reinhold W. Timm nicht selten widerfährt? Haben Sie, um möglichst viel Geld zu verdienen, um im Geschäft zu bleiben, Konzessionen gemacht? Haben Sie? Die muss man immer, Konzessionen machen, muss man immer. Das ist immer im Leben Angebot und Nachfrage. Manchmal ist der Preis da und man kann nur den haben. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, habe ich Glück in den letzten Jahren gehabt, dass ich warten kann, was ich vorhin schon mal sagte, und nicht einfach keinen Hunger leide und nicht unbedingt darauf angewiesen bin. Wie lange malen Sie an einem Bild? Naja, also ich kann ja aus Unsinn sagen, ich möchte es in einer Sekunde machen, aber es gibt Bilder, die ich, Zeichnungen, die in einer Stunde machen, es gibt Bilder, die eben einen Tag brauchen, nicht? Man setzt sich ja vorher mit dem Thema auseinander oder manchmal geht das auch sehr spontan. Je aber nachdem, wochenlang was ich an einem Bild sitzen? Nein, das brauche ich nicht. Ihr siebter Sinn sagt ihr, dass es sowas gibt. Wer? Was? Maria Schell, die UFOs. Kürzlich war sie vor der Kamera an dem Phänomen der überirdischen Übersinnlichkeit dicht dran. In Superman, dem mit 110 Millionen Mark Herstellungskosten teuersten Film aller Zeiten, demnächst im Zoopalast. Maria Schell aber heute schon in Kudamm. Das ist ja eine ganz merkwürdige Geschichte, Superman. Das kennen ja eigentlich nur die Kinder. Und wenn man es so ein bisschen psychologisch deuten will, ist das ja im Grunde eine amerikanische Christus-Pop-Story, nicht? Mhm. Von dem Kindlein, das also vom Planeten auf die Erde gesetzt wird und das Wunder vollbringt auf der Erde und alles zum Guten wendet, nicht? Das ist ja so eine so liebenswerte Auslegung, insofern eine sehr schöne Geschichte. Und auf diesem Krypton, auf dem Planeten Krypton, da ist eben der Vater dieses Kindes, der Marlon Brando, und ich bin seine Gegenspielerin, die Wissenschaftlerin, ich weiß nicht mehr, wie sie geheißen, die also warnt vor diesem Schritt und die behauptet, der Planet wird nie, ich weiß nicht, explodieren oder irgendwas. Und Brando glaubt aber zu wissen, dass das der Fall sein wird und sendet sein kleines Kind noch auf die Erde, damit dieses Kind überlebt. Das ist also ungefähr die Geschichte. Ich darf nicht versäumen, Frau Schell, Sie auf die UFOs anzusprechen, die Sie gesehen haben. Wie kommen Sie denn jetzt darauf? Sie meinen mit Science Fiction von Superman? Nein, wir haben in der Zeitung gelesen, Maria Schell sah in einer Wüste UFOs. Das stimmt aber wirklich. Nein, es ist nicht, ich kann ja nicht beschwören, ob es UFOs waren. Ja, erzählen Sie bitte, wie das war. Aber es waren zwei ganz konkrete Gegenstände, die keinem Gegenstand ähnelten, den ich gesehen habe, also keine Form eines Flugzeugs hatten, die als schattenähnliche oder meinem Wahrnehmungsvermögen als schattenähnliche Gebilde vorbeiflogen, die ich aber nicht ausmachen konnte, weil kein Gegenstand vorhanden war in diesem, das war im Death Valley, also im Tal des Todes, weil kein Gegenstand da war, der diese Schatten hätte werfen können. Auch seitdem keine Überschallflugzeuge. Spätestens glauben Sie an UFOs. Aber ich, nein, das habe ich nie behauptet. Ich glaube an jede Wahrnehmung, die außerhalb unseres jetzigen Fassungsvermögens steht. Ja, wahrscheinlich ist der Geist anderer Welten sogar in uns. Sie wissen doch, was UFOs sind. Wie bitte? Sie wissen doch, was UFOs sind. Ich verstehe nicht. UFOs. Kennen Sie die? U-Boote. UFO. UFO. UFO. Fliegende Untertassen. UFO. Fliegende Untertassen. Ach, fliegende Untertassen. Glauben Sie an fliegende Untertassen? Nein, glaube ich nicht. Ja, wo sollen die herkommen? Von dem Weltall oder von hier aus gesteuert? Weiß ich. Also von Weltall kommen die also auf jeden Fall, kann ich mir nicht vorstellen. Also mein Wissen nach, glaube ich gar nicht dran, vom Weltall. Und wenn Sie nun doch eines Tages eins sehen, wie werden Sie darauf reagieren? Ja, das würde dann vielleicht höchstens von uns aus gesandt werden, aber nicht von Weltall aus. Dann geht auch alles unter. Na, vielleicht sind die gar nicht aus böser Absicht gekommen. Na, ach, Befreiung. Wie stellen Sie sich außerirdische Lebewesen vor? Ich denke eher, dass die so untersetzt sind, wenn schon, ich war untersetzt, so ein bisschen bullig oder sowas. Aber wie gesagt, da muss man erst mal daran glauben und ich halte es fast für unwahrscheinlich. Meinen Sie, wenn die kämen, dass die in friedliche oder böse Absicht kämen? Friedlich. Film. Vor kurzem lief ja hier in Berlin Tod auf dem Nil, ein Thriller nach einem Roman von Agatha Christie. Peter Ustinov spielte darin Agathas Hausdetektiv Hercule Poirot. Hier sein Bericht von den Dreharbeiten. Da war eine sehr rührende Geschichte, muss ich sagen. Wir waren in Ägypten und auf einmal hat, weil jemand krank war, glaube ich, haben sie den ganzen Drehplan geändert und sie kamen zu mir so 7:30 Uhr abends und sagten, wir müssen alles anders machen. Morgen früh müssen wir die Szene mit Bette Davis machen. Da habe ich gesagt, oh Gott, deswegen bin ich nach David Niven gegangen, der aß schon im arabischen Restaurant und sagte, du weißt doch, dass wir morgen früh, nicht wie jetzt auf dem Drehplan steht, aber wir müssen die Szene mit den Bette Davis machen. Da sagte er, oh Gott, deswegen, ich werde mich gerade informieren lassen. Und kam er wieder und sagte, ja, man sagt mir, dass sie eine dieser Frauen, die kennt jedes Wort. Und sie ist sehr ungeduldig, wenn man es nicht kennt. Dann haben sie beide in unser Zimmer zurückgezogen. Ich in Unterwäsche, sehr konzentriert bis 1 Uhr morgens oder 2 Uhr morgens. Hab probiert, alle die Rolle zu spielen, um genau meinen Text zu wissen, weil wir diese große Dame morgen früh hatten. Und kam ich ganz müde. Und ich sah sehr blass aus. David Niven sah viel älter, als er wirklich ist, aus. Bette Davis sah genauso, wie sie immer ist, aber sie guckte mit diesen Glasaugen wie immer vorne. Da sagte ich unter meinem Atem zu Niven, kennst du deinen Text? Ja, hat er gesagt, ich glaube, ich war bis 1 Uhr morgens wach, hab das probiert, ich hoffentlich kann ich mich erinnern. Und da kamen wir zu dem Ding und wir fangen an zu proben und wir kannten unseren Text, aber Bette Davis kannte sie nicht. Und sie ist immer stecken geblieben und es war ein bisschen Genie. Und dann auf einmal ist sie wirklich zusammengebrochen und sie hat gesagt, oh mein Gott, das ist wirklich der schlimmste Tag meiner Karriere. Ich habe so erarbeitet, ich wusste, dass sie beide sehr professionell sind und dass sie immer ihr Text kann. Ich bin bis 1 Uhr morgens wach geblieben um dies und jetzt kann ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und da haben wir beide gesagt, aber genau dieselbe Geschichte. Da hat sie gesagt, nicht wahr. Habe ich gesagt, da haben wir alle gelacht und dann hat sie es sofort fließend gemacht. Ein Filmstar mag ja Schwierigkeiten mit den Kollegen haben, aber Sorgen mit dem Publikum bleiben ihm wenigstens erspart. Wenn man dagegen mit seiner Violine alleine auf der Bühne steht, dann kann einen ein unruhiges Publikum schon nerven. Zumal, wenn man die Violine nicht an einen Verstärker anschließen kann, um das unhöfliche Auditorium zu bestrafen. Da bleibt dann nur noch die Vorwärtsstrategie der direkten, pointensicheren Ansprache. Yehudi Menuhin und sein Publikum. Sehr selten spreche ich zum Publikum während eines Programmes. Aber vor 3-4 Monaten in Antwerpen, das Konzert fing um 9 Uhr an und abends, und Sie wissen, dass die Belgier essen gerne und essen fabelhaft und ziemlich schwer auch. Und das war auch während des Winters und die waren alle scheinbar verkältet und alle haben gehustet somit. Aber nicht, als ob sie versuchten, das Husten zu vermeiden, aber einfach so voll Enthusiasmus, frei weggehustet haben. Und ich habe aufgehört zu spielen und habe gesagt, hört mal, entweder sind Sie gekommen, die Musik zu hören oder zu husten. Wählen Sie, was Sie möchten. Wenn Sie husten möchten, dann sollen Sie hier nicht bleiben. Was war die Reaktion? Kein Husten überhaupt. Absolut Erfolg. So sieht man, dass es doch möglich ist, das Husten zu unterdrücken. Wenn in der Stadt Fußball ist, dann ist der Teufel los. Dann werden die kleinen Leute auf einmal alle groß. Da ziehen die mit Fahnen und Fanfaren zum Fußballplatz, als zögen sie in Krieg. Ob jung, ob alt, das ist ganz egal. Hauptsache alle machen mit. Da wird die Schnauze aufgerissen und wird rumgegrölt. Und leere Flaschen werden geschmissen, wenn der Tormann nicht gefällt. Da wird die Schnauze aufgerissen und wird rumgegrölt. Und leere Flaschen werden geschmissen, wenn der Tormann nicht gefällt. Wenn in der Stadt Fußball ist, dann ist der Teufel los. Dann werden die kleinen Leute auf einmal alle groß. Da geht es um ein höheres Ideal, um Fairness und sportlichen Wettstreit. Ob jung, ob alt, das ist ganz egal, am Sonntag sind sie alle bereit. Da wird gesoffen bis zum geht nicht mehr und so mancher, der kriegt Prügel, weil er für die falsche Mannschaft brüllt. Und der Junge, der hat selber Schuld. Wenn in der Stadt Fußball ist, dann ist der Teufel los. Dann wären die kleinen Leute auf einmal alle groß. Doch wenn in der Stadt mal gestreikt werden soll, denn die Mieten und die Preise, die steigen wie toll, oder jedermann muss eine Uniform anziehen. Was meinst du, was da los ist? Da gibt es was zu sehen. Da wären die kleinen Leute alles andere als groß. Da ist mit den Helden plötzlich gar nichts mehr los. Ja, da wären die kleinen Leute alles andere als groß. Da ist mit den Helden plötzlich gar nichts mehr los. Ja, da wird nicht mehr gesoffen und kein Maul wird aufgerissen. Da wird doch ganz gewöhnlich in die Hosen geschissen. Ja, da wird nicht mehr gesoffen und kein Maul wird aufgerissen. Da wird doch ganz gewöhnlich in die Hosen geschissen. Fußballvereine, ihre Macher, Anhänger und Skandale kennt man. Manche Vereine aber wirken im Stillen und machen kaum Schlagzeilen. Wie zum Beispiel der Verein der Bayern in Berlin. Nach Filmen wie Grüße aus der Lederhose und Untern Dirndl wird gejodelt, hat man ja hier in Berlin eine völlig falsche Vorstellung von Bayern und den Bayern. Da ist es die Aufgabe eines solchen Vereins, schiefe Eindrücke durch zuchtvolles Verhalten wieder gerade zu rücken. Sie sind doch vornehmlich ein Folkloreverein. Wenn wir Folkloreverein sein würden, dann würden unsere Dirndl keine ganz echten Trachten tragen. Dann würden sie in sogenannten Stadtdirndln kommen. Das gibt es bei uns nicht. Dirndl dürfen hier nicht mit hohen Hacken tanzen. Das gibt es nicht. Die haben ihre traditionellen Schuhe. Die Burschen haben ihre echte Tracht, Lederhose bestickt, grün bestickt, ihre dementsprechenden Hemden und alle die gleiche Jacke. Wie kommt man denn nun so als Bayer in Berlin zurecht? Ja, im Allgemeinen wird unser Akzent sehr angenehm empfunden in Berlin. Und mein angenehmstes Erlebnis, das ich in dieser Hinsicht einmal hatte, war, als eine Patientin zu mir sagte, wenn ich Sie sprechen höre, dann denke ich immer an Urlaub, Sonnenschein und blauen Himmel. Der Bayer ist ja viel aufgeschlossener, viel kontaktfreudiger wie der Berliner. Es gibt wenig Berliner, die sehr kontaktfreudig sind, aber viele Bayern. Es gibt doch sicherlich auch Kümmernisse des einzelnen Bayern als ein solcher in Berlin. Ja, ich habe diesbezüglich zu sagen, dass ich einmal erlebt habe, dass mir ein Patient gegenüber geäußert hat, von einem Ausländer lasse ich mich nicht behandeln. Er drehte sich um und ging weg. Nicht bloß an meiner Arbeitsstätte passiert mir das, das passiert mir auch an den Grenzübergängen, dass ich an den Ausländerschalter verwiesen werde. Wie erklären Sie sich denn ein solches Denken? Ja, ich stelle mir immer vor, dass die Deutschen eigentlich doch noch nicht allzu viel von Deutschland wissen. Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weit und breit, wo wir uns finden. Unterlinden zur Abendzeit, wo wir uns finden, wohl unterlinden zur Abendzeit. Da haben wir so manche Stund gesessen da in froher Rund und taten singen, die Lieder klingen im Eichengrund. Taten singen, die Lieder klingen im Eichengrund. In dieser Zeit des Umbruchs, der Umschichtung, wenn nicht gar Vernichtung aller und vor allem alter Werte, tut es gut, von einem Verein zu wissen, der die Tradition noch wie eine Standarte hochhält, der Verein Kaiser und Reich. Doch, oh weh, der Verein sieht sich, immerhin realitätsnah, als verlorenes Häuflein, dem die jungen Leute fernbleiben und die älteren Frau im Spiegelleser ein Greuel sind. Sie bedauern das mangelnde Interesse der Jugend an Ihrem Verein. Das kann ich aber der Jugend auch gar nicht mehr übernehmen. Schauen Sie, das Generationenproblem ist heute auf streng wissenschaftlicher Basis in dem Sinne mit verstärkt worden, dass jeder, der über 40 ist, der unheilbaren Verblödung entgegengeht. Wahrscheinlich war der Verfasser dieser Lehre auch schon über 40, weiß ich nicht. Nun stellen sich einen jungen Menschen vor, der in diesen Anschauungen groß geworden ist, der in eine Versammlung von uns kommt. Der nimmt von vornherein an, was das ist, das ist alles Trottel. Der kommt nicht wieder. Sehen Sie an den Leuten, die ein passives Interesse am europäischen Adelsgeschehen nehmen, sei es Königin Silvia oder Prinzessin Anne, also an den sogenannten Lesern der Regenbogenpresse, ein mögliches Publikum, das Sie als Anhänger gewinnen könnten. Uns könnte nichts Schlimmeres passieren, als die Leute zu gewinnen. Deutschlandradio Kultur, Sie hörten aus den Archiven, heute mit einem Zusammenschnitt von 22 Folgen des aktuellen City-Magazins Kudamm, das der RIAS am 28.12.1978 ausstrahlte. In der kommenden Woche geht es noch einmal um Elvis Presley, vorerst zum letzten Mal. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende, machen Sie es gut. Musik